Telekom Fernsprecher Görlitzer Straße 75 an Radio Apore. Dieses Gerät verfügt über einen Monitor, der hier auch laufbandmäßig irgendwelche. Ja, kann ich da mal an. Der Berichterstatter wurde gerade von einem Menschen gestört, der tatsächlich mit diesem Fernsprechgerät telefonieren möchte. Ansonsten keine weiteren Vorkommnisse. Oh, ja.